die Motorola Mix Mission bei Sunshine Live und momentan live für euch in The Mix Andy und The Sign von Boy Records aus Frankfurt. Miss Shiva, die eigentlich da sein sollte, die ist leider krank, kann nicht kommen. Wir haben keinen Ersatz organisiert, wer das sein wird, dazu gleich mehr. Motorola Mix Mission meets Mellies vs. Dance Factory. The Battle. 25. Dezember. Live. In the Mix. Clubbing Man, DJ Shock, DJ Plastik, DJ Larsen und S-Bone. Wir übertragen den Event live on air ab 23 Uhr. Alle Infos unter www.sunshine-live.de oder www.mellies.de. Die Motorola Mix Mission live on tour am 25. Dezember. Mellies und Dance Factory Dresden. Don't miss it. Don't miss it. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Noch ein Staubsauger. Cooles Weihnachtsgeschenk. Ein neues Handy, das genauso aussieht wie meins. Wahnsinn. Toll, diese DVD habe ich schon 6-mal gesehen. Ich habe überhaupt keinen Platz für einen Designersessel. Super. Danke. Vielen, vielen Dank. Jetzt können Sie sich über jedes Weihnachtsgeschenk freuen. Verkaufen Sie doppelte oder unpassende Geschenke einfach bei eBay. 3, 2, 1. Meins. eBay. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Sunshine Live. Motorola Mix Mission. Sunshine Live Motorola Mix Mission. We'll be right back. Mixmission. know your heart, General Howard. But you have said before, I have it in my heart. I am tired of fighting. Our chiefs are dead. He who led the young men, my brother, Olakot, is dead. It is the young men who say yes or no. It is cold, and we have no blankets. From where the sun now stands.